Bei schönem Wetter lehne ich oft über dem Brückengeländer am Fluss. Ich war auch da, als die alte Frau beim Entenfüttern mit einem Fuß an der glitschigen Uferwand ins Rutschen geriet und im Wasser verschwand. Schnell riss ich Hemd und Hose herunter, rannte eilig am Ufer entlang, um zur Stelle zu sein, noch ehe die Alte hilflos vor meinen Augen ertrank. Schon standen viele Leute herum und lobten meine Entschlossenheit. Trotzdem meinten sie, heutzutage sei so eine Rettung doch eine Kleinigkeit. Denn durch Beatmung von Mund zu Mund würden selbst Halbtote wieder gesund. Längst war ich getaucht und hatte die Frau bei den Haaren gepackt und mit Mühe geborgen. Und dachte, was jetzt noch getan werden muss, können auch andere besorgen. Doch so sind die Leute, nicht einer wollte der Alten den Lebenskuss geben. Aus Furcht, jemand würde Klage wegen Mumienschändung erheben. Sie meinten, bei mir käme es nicht so drauf an und ich sei für sowas der richtige Mann. Ich weigerte mich, da drohte man mir, die Alte wieder ins Wasser zu schmeißen. Da gab ich nach, kniff die Augen zu und beschloss, mich zusammenzureißen. Es war mal ein Prinz, der konnte aus Kröten Jungfrauen machen mit seinem Kuss. Doch nach meinem Kuss lag dort unverändert die hässliche Alte aus dem Fluss. Als ich sah, dass sie wieder zu atmen begann, trat ich beruhigt den Heimweg an. In der Zeitung las ich am anderen Tag, die alte Dame sei aufgewacht und habe für mich ihren Retter gleich ein besonderes Testament gemacht. In meiner Freude habe ich zu früh meinen Beruf aufgegeben. So zäh wie sie ist, wird mich die Alte am Ende noch überleben. Sie wird immer jünger, denn dann und wann lädt sie mich ein und malt sich an. Dem mache ich ein Ende, ich weiß auch schon wo, ich kenne einen tiefen, einsamen See, an den ich manchmal bei schönem Wetter mit ihr zum Entenfüttern gehe.